Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Bonsoir, dobry wieczór i jakšamlar. Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt Martin Auer. Diese Folge heißt Kinder und Musik gibt es von den Hip-Hoppern Question Mark Embargo aus Washington D.C. mit dem Stück The Edge, vom Trompeter Ben Holmes und dem Akkordeonisten Patrick Farrell aus Brooklyn mit ihrer Version einer jüdischen Melodie Tischnigen, von Mr. and Mrs. Smith mit Oh the Good Stuff, von Noura Mintzey Mali aus Mauretanien, die die traditionelle Musik der Griots ins 21. Jahrhundert übersetzt, und schließlich mit einem Stück von mir, mit Klaus Trabitsch und Christina Zurbrück, Tanz der vergessenen Kinder. 10:15. Personal note. It's fair to say I'm stepping out on a limb, but I am on the edge, and that's where it happens. Laid off, bills piling up, unemployment not enough, start scheming, plotting, bank heist, no problem, ain't right, ain't sorry, ain't thinking, just react to the trash, stressing in the madness cause it happens to be exactly what I need to be happy. Risk higher than my blood pressure, misfire, I'll retire in a jail cell, no bail, just life in hell. Take a drag, inhale, clear your mind, exhale. Decision to tell, I'm going through with it. I love my wife and kids, and now I'm proving it. I'll be back with cash or a tag on my toe in a bag. It's sad, but I'm one step from the ledge. I'm living on the edge. I wake up to a shake-up in my everyday routine. You may not understand, but soon, man, you'll see that nothing ever quite happens that smoothly. It's more along the lines of grueling-type cruelty. I'm on the edge, full-fledged, 9-to-5, barely alive, working at Five Guys, serving you burgers and fries, helping you further murder your inside in line with that minimum wage rage. A cynical day's pay is just ridiculous. Can I please get a raise or at least a better reason to get paid? They're trying to stay alive with no way to survive. That's why my soul gets fried up, dried up. Give me a firing squad and please have them line up so I can step across, cause there's no real loss if I lose my head, just so long as you remember what I've said, cause this too could be you begging to be dead. I'm not trying to do my head. I am in a world of shit. What is your major malfunction, nut? I'm not trying to do my head. I am in a world of shit. What is your major malfunction, nut? No. On the brink, on the edge, on the ledge, gotta think, is it worth being dead? Back and forth in my head, seeing red from the rage. So leave, I'm afraid, suicides for cowards and I'm brave. Then enslaved by the days, confused by the ways, brain in a haze, trapped in a maze. And it's not just a phase, so clap for the days when I'm no longer a sleepwalking carcass, exposed to hardships by those who's heartless and actually own these starships. My inner peace is all that I really have to harness to try and break free from the mold of my soul, which seems to grow colder as I get older. Now I speak vulgar, even though I'm really dead sober. Just a prelude to the day it's game over, but not right now, even though it's lights out, knocked out in the ninth round. But the sights and sounds of the hype crowd lay me to rest on the ground. And now that I'm found with no pulse, in the better place is said to be the end result. Didn't mommy and daddy show you enough attention when you were a child? Nachdem die Cholera und der Typhus endlich überwunden waren und die Folgen des letzten Erdbebens gerade beseitigt, wurde unsere Stadt von einer Kinderplage heimgesucht. Keiner wusste so recht, woher sie kamen. Krochen sie aus den Kanälen oder spien die Wälder sie aus? Binnen weniger Tage war die Stadt von Horden herrenloser Kinder überschwemmt. Kinder aller Alter waren es, Rotznasen, die Zigarettenstummel rauchten, Kleinchen, die kaum ihre ersten Wörter lallten. Die Größeren schleppten Babys auf dem Rücken oder führten kleinere an der Hand. Manche kamen in Zügen von einem Dutzend oder mehr, eins am Rockzipfel des anderen sich festhaltend. Sie überschwemmten die Straßen und Plätze der Stadt, hockten in Torwegen und unter Vordächern, krochen in den Parks auf dem Rasen herum, belagerten die öffentlichen Brunnen und ebenso die Toilettenanlagen. Obwohl sie kaum schrien, erfüllte ihre bloße Masse die Straßen mit einem ständigen Gesumm und Gebrause. Ihr Durcheinandergehen und Laufen, ihr in sich versunkenes Hocken an den unmöglichsten Stellen machte die Gehsteige unpassierbar. Da schritten sie, von einem größeren Mädchen angeleitet, einander an den Händen haltend im Kreis, hin und wieder auf einem Bein hüpfend oder leise in die Hände klatschend. Dort saßen sie in Knäuel zusammengedrängt und flochten einander mit stiller Konzentration schmutzige Bänder in die Haare. Manche schoben nach undurchschaubaren Regeln einen Stein hin und her, wobei sie eine Hand auf den Rücken gebunden hatten, oder sie spielten ein Spiel, bei dem sie einander in rascher Abfolge eine gewisse Anzahl von Schlägen auf verschiedene Körperteile versetzten, oder mit kleinen Messerchen blitzschnell zwischen den gespreizten Fingern der auf die Erde gelegten Hand hin und her hackten. Alle Versuche, mit den Kindern Kontakt aufzunehmen, schlugen fehl. Sie schienen weder zu verstehen, was man ihnen sagte, noch daran interessiert zu sein, sich verständlich zu machen. Dabei schien, was man von ihren Zurufen, von ihren Spielliedchen aufschnappen konnte, doch aus Wörtern unserer Sprache zu bestehen, wenn auch nie jemand etwas Zusammenhängendes verstehen konnte. Die Kinder ließen sich von den Beamten der städtischen Waisenhäuser und der Kinderfürsorge, die zunächst mit dem Problem betraut worden waren, ohne Umstände in rasch freigemachte Unterkünfte führen. Allerdings waren das Spital und das Gefängnis bald überfüllt, ebenso die Schulen und Pfarrsäle, obwohl die Kinder, deren immer zunehmende Menge ja überhaupt nicht überwacht werden konnte, aus den Unterkünften fast ebenso rasch wieder herausquollen, wie man sie hineinführte. Bald wurde auch die Polizei eingeschaltet, deren Machtlosigkeit sich allerdings schnell erwies. In den rasch gebildeten Krisenstab wurden auch die Feuerwehr und das örtliche Armeekommando mit einbezogen. Man bewachte die Einfallstraßen, den Fluss, die Kanäle, um vor allem einmal den Zuzug weiterer Kindermassen abzuwehren. Sogar die Luftraumüberwachung wurde aktiviert. Trotzdem sickerten ständig neue Trupps von Kindern durch. Wenn die Armeeabteilungen an der Stadtgrenze einen Trupp verjagten, kam hinter ihrem Rücken ein anderer herein. Anfangs gingen die Bürger der Stadt noch mit Brot und Milch unter die Kinderscharen, um sie zu ernähren. Ganz am Anfang holten sogar einzelne Frauen Kinder zu sich, um sie in ihre Familien aufzunehmen. Später aber schloss man sich in die Häuser ein. Manche verbarrikadierten sich sogar regelrecht, um die Plage draußen zu halten. Die Kinder, die früher kaum zudringlich, ja eher scheu gewesen waren, wurden nun durch ihre bloße Menge von den Straßen in die Vorgärten gedrängt, und öffnete man eine Haustür, so war es kaum möglich, sie wieder zu schließen, ohne dass ein oder zwei Kinder schon im Hausflur hockten. Die Bürger der Stadt konnten kaum mehr ihrer Arbeit nachgehen. Der Verkehr lag vollkommen lahm, der Wochenmarkt musste abgebrochen werden, weil alles Essbare sofort von den Kindern still weggenommen und verzehrt wurde. Allerlei Theorien über die Herkunft der Kinderplage kursierten, doch keine konnte bestätigt werden. Es war nicht herauszufinden, ob sie vor einer Naturkatastrophe, einem Krieg oder einem Bürgerkrieg geflohen waren, ob sie von ihren Eltern ausgesetzt oder von einer feindlichen Macht geschickt worden waren, um die Stadt für eine Eroberung reif zu machen, oder ob sie eine durch Mutation entstandene neue Rasse waren, die sich im kindlichen Zustand vermehrte. Nach 2 bis 3 Wochen war der Spuk verschwunden, ebenso unerklärlich, wie er begonnen hatte. Nur mehr vereinzelt wurden in Kanalrohren, unter Brücken oder in öffentlichen Toilettenanlagen noch Reste der Kinderschar gefunden. Bald war die Stadt von ihnen völlig gesäubert. Erst nach einiger Zeit machte sich eine wachsende Unsicherheit unter den Bürgern bemerkbar. Niemand von uns konnte mit Überzeugung sagen, ob die Kinder, die in unseren Häusern zurückgeblieben waren, unsere eigenen waren oder nicht.

Thank you.

Und wir müssen Bücher und Zeitungen lesen und herausfinden, wo die Schiffe mit den Nahrungsmitteln hinfahren und wo die Banknoten gedruckt werden und wie Bleistifte und Computer gemacht werden. Und wer den Lastwagenfahrern sagt, wo sie die Kleider und Schuhe abliefern sollen. Und ein Bub sagte, ja, bleiben wir zusammen und finden wir das alles heraus. Der böse Zauberer hat eine große Bibliothek mit Büchern aus der ganzen Welt gehabt. Vielleicht können wir dort anfangen. Und so wurde das beschlossen. Und ein Brief wurde geschrieben, und der kleine Fritz wurde mit seinem roten Ballon ausgeschickt, um ihn an alle Eltern zu verteilen. Und in dem Brief stand, dass die Kinder so lange nicht nach Hause kommen würden, bis sie herausgefunden hatten, was mit der Welt nicht stimmt und wie man die Dinge so einrichten kann, dass alle Kinder auf der Welt bei ihren Eltern leben und in die Schule gehen und mit ihren Freunden spielen können und sicher vor Hunger, Krankheit und Gewalt leben können. Treffen weit vor der Stadt wir uns zum Tanze bei den Schutzabladeplätzen, Kühlschränken und Plastikfetzen. Scherben können uns nicht mehr verletzen. Fassen uns an den Händen oder Nasen, lassen den Wind uns durch die Kleider blasen. Wenn wir still im Kreise rasen, flink wie Ratten, stumm wie Hasen, denken nicht an die, die uns vergaßen, denken nicht an die, die uns vergaßen. Stimmen in heller Nacht in Schotterteichen, spielen wir wären grüne Wasserleichen, lassen unser Haar aufweichen, bis wir wie am Ratten gleichen. Hier kann uns kein Brüllen mehr erreichen, hier kann uns kein Brüllen mehr erreichen. Hell in den Gruben brennen Autoreifen, hell sind die Melodien, die wir pfeifen. Wenn wir unsere Haut abstreifen, uns in Pelze hüllen mit Schweifen, und zu keinem Spitz die Nägel schleifen, und zu keinem Spitz die Nägel schleifen. Strahlen Autobahnen im Mondenglanze, treffen weit vor der Stadt wir uns zum Tanze. Bei den Schutterbladeplätzen, Kühlschränken und Plastikfetzen, Scherben können uns nicht mehr verletzen, Scherben können uns nicht mehr verletzen. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und Musik von Question Mark Embargo, Ben Holmes und Patrick Farrell, Mr. and Mrs. Smith, Nuramin Seymali und Martin Auer und dem Krachorchester. Gute Nacht, Ige Celer, Dobranoc, Shukar Rat, Bonsoiree.